Wien 2, Odeongasse 6, Wohnung von Familie Beres. Mein Vater Max Beres arbeitete für eine Import-Export-Firma. Als er entlassen wurde, arbeitete er für die Kultusgemeinde. Meine Mutter Rosa Beres war Hausfrau. Mein Onkel Sigmund Beres, Junggeselle, war ein Rechtsanwalt. Wir wohnten gemeinsam mit meinem Onkel in einer Wohnung. Ich ging in der Nähe in die Schule. Wir hatten keine Verwandten im Ausland und meinen Eltern gelang es nie, ein Visum zu bekommen. Ich konnte meinen Eltern eine Zeit lang durch das Rote Kreuz schreiben und plötzlich war das vorbei. Ilse Heimann, aus Wien geflüchtet im Alter von 13 Jahren mit einem Kindertransport.